haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein seltsames Paar. Erster Teil. Ich saß an meinem Schreibtisch und erledigte einige Dinge. Als diese erledigt waren, erholte ich mich vom Erledigen, ehe ich selber erledigt war. Dann klingelte das Telefon. Ich nahm den Hörer ab und spulte meinen üblichen Spruch runter. Am anderen Ende war eine Frau. Ich brauche Ihre Hilfe, Maloney. Ich glaube, ich bin da in etwas hineingeraten, das sehr gefährlich für mich werden kann. Geht es um einen Mann? Oder ist es was Ernsthaftes? Ich habe Angst. Könnten wir bei mir über die Sache reden? Geben Sie mir wenigstens einen Anhaltspunkt. Mehr verlangt unser einer ja nicht. Mehr kann ich leider nicht sagen. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen meine Adresse. Ich wollte und sie gab. Dann machte ich mich auf den Weg. Es war ein großes Haus mit lauter kleinen Zellen, die man mit ein wenig Nachsicht auch als Wohnungen bezeichnen konnte. Meine Klientin wohnte in einer Zelle im vierten Stock und hieß Löffler. Ich klopfte an die Tür, die einen Spalt weit offen war. Ich hatte keine Vorstellung, wie meine Klientin aussah. Was dann aber erschien, war mir allzu vertraut. Maloney! Was gibt es denn Schöneres als eine Leiche als Vorspeise und Maloney zum Dessert? Na, Ihren Magen möchte ich nicht geschenkt. Was ist denn los? Liegt da drin etwa eine tote Frau mit einem Scheck in der Hand? Letzteres würde mich brennend interessieren. Das glaube ich Ihnen gerne, Maloney. Aber aus dem Scheck wird nichts. Die Dame hat weder einen Scheck in der Hand noch irgendwelche Kleidungsstücke am Körper. Kann ich mir das mal ansehen? Das könnte Ihnen so passen. War das eine Klientin von Ihnen? Er schaute mich herausfordernd an. Ich sagte nichts, bis ich in der Wohnung war. Es gab nicht mehr viel zu sehen. Auf dem Bett klebte noch eine Menge Blut. Das Zimmer war durchwühlt worden und es lagen Papiere und Kleidungsstücke verstreut herum. Die Tür ist in Ordnung. Kein Einbruch. Eine Freundin der Toten hat die Leiche entdeckt. Und wo ist diese Freundin jetzt? Auf dem Präsidium. Es gab da gewisse Kommunikationsprobleme. Verstehe. Wurde die Frau vergewaltigt? Sieht nicht danach aus. Was wollte denn die Frau von Ihnen, Maloney? Sie rief mich heute an und sagte, dass sie in Schwierigkeiten stecke. Sind Sie da ganz sicher, Maloney? Was soll denn das wieder heißen? Sie sagten, dass die Frau Sie angerufen habe. Und Ihnen ist dabei nichts aufgefallen? Nein, was hätte mir denn auffallen sollen? Nun, zum Beispiel, dass diese Frau Löffler nicht sprechen konnte. Wenn ich es mir recht überlege, dann wäre mir dies wahrscheinlich aufgefallen. Frau Löffler war gehörlos. Genauso wie Ihre Freundin, die Leiche entdeckt hat. Sagte Ihnen doch, dass es da gewisse Kommunikationsprobleme gab. Ich kratzte mich am Ohrläppchen und schaute auf das blutige Laken. Der Polizist erklärte mir, dass Frau Löffler bereits tot war, als ich den Anruf erhielt. Wenn ich es mir richtig überlegte, konnte da etwas nicht stimmen. Ich ging zurück in mein Büro und trank einen Schluck Whisky. Danach war ich auch nicht klüger. Dafür klingelte erneut das Telefon. Hotel Conti. Zimmer 144. Schnell. Das war alles. Es genügte, um mich erneut auf den Weg zu machen. Ich rief vorsichtshalber gleich mal eine Ambulanz und die Polizei an. Als ich im Conti eintraf, war von den Helfern und Rettern noch nichts zu sehen. Die Tür zu Zimmer 144 war nur angelehnt. Ich warf einen Blick auf den Mann, der auf dem Bett lag. Der Telefonhörer lag noch neben ihm. Dann erschien die Ambulanz und wenig später auch die Polizei. Kannten Sie den Mann? Nein, er hat vorhin bei mir angerufen. Vermutlich auch ein Gehörloser. Schon gut, Maloney. Hat er etwas gesagt, das uns weiterhilft? Nein, aber ich mache mit Ihnen eine Wette, dass der Schuss auf ihn aus derselben Waffe kam wie der Schuss auf Frau Löffler. Schon möglich. Das werden wir abklären. Vorerst gibt es nur einen Zusammenhang zwischen den beiden Mordfällen. Und das sind Sie, Maloney. Es hatte keinen Sinn zu widersprechen, denn ausnahmsweise hatte er recht. Doch der Zusammenhang war noch etwas größer, als er glaubte. Er bestand aus den beiden Toten und jener Frau, die bei mir angerufen hatte. Ich hatte ihre Stimme, mehr nicht. Aber selbst Politiker können aus einer Stimme eine ganze Menge machen. Weshalb sollte dann mir nicht etwas Ähnliches gelingen? Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein seltsames Paar. Erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein seltsames Paar. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Maloney erhält einen Anruf von einer Frau, die sich bedroht fühlt. Als Maloney sie aufsucht, empfängt ihn die Polizei. In der Wohnung liegt eine tote Frau. Maloney staunt nicht schlecht, als er erfährt, dass die Frau nicht sprechen konnte, da sie von Geburt an gehörlos war. Die Wohnung sieht durchwühlt aus wie nach einem Einbruch. Wenig später klingelt in Maloneys Büro erneut das Telefon. Diesmal ist es ein Mann, der kurz darauf tot in einem Hotelzimmer gefunden wird. Eigentlich gab es keinen Grund, dass ich mich mit den beiden Leichen herumschlug. Schließlich war niemand da, der für meine Spesen aufkam. Und dennoch trieb es mich ins Polizeipräsidium und das will schließlich etwas heißen. Sie hatten recht, Maloney. Es war die gleiche Waffe. Wer aber hat ein Motiv, um eine Gehörlose und einen Arbeitslosen umzubringen? Ein Arbeitsloser? Das Hotel, in dem er gefunden wurde, ist aber alles andere als ein Obdachlosenasyl. Allerdings, der Mann hat im Voraus bezahlt, für eine ganze Woche. Und wie hieß der Mann? Wartburg. Liegt nichts gegen ihn vor. Ziemlich undurchsichtige Sache. Vielleicht hatten die was zusammen und das passte jemand anderem nicht in den Kram. Soll vorkommen. So wie es aussieht, kommt Eifersucht nicht in Frage als Motiv. Es gibt nämlich niemanden, der eifersüchtig war oder ist. Nein, da muss etwas anderes dahinter stecken. Ich ließ ihn weiter rätseln und ging zurück in mein Büro. Dort wurde ich bereits erwartet. Sie war ziemlich groß und rümpfte die Nase, als sie mich sah. Vermutlich hatte sie Tom Cruise oder einen anderen Affen erwartet und war jetzt enttäuscht, bloß einen Mann vor sich zu haben. Sie sind also Philip Maloney? Ich weiß, Sie haben sich meine Wenigkeit ganz anders vorgestellt, aber das macht nichts. Ich kann mir meine Klienten auch nicht aussuchen. Wie wär's mit einer Klientin? Monika Dürr ist mein Name. Die kann ich mir noch viel weniger aussuchen. Was glauben Sie, was sonst los wäre in meinem Büro? Ja, Sie sind also nicht interessiert. An Ihnen oder an Ihren Problemen? Kommt zwar in der Regel auf dasselbe heraus, aber wir könnten es ja mal versuchen. Geschäftlich interessiert mich ein größerer Scheck. Privat gebe ich mich auch mit einem kleineren zufrieden. Ich habe Sie heute Morgen angerufen. Sie machte eine Pause und wartete auf meine Reaktion. Ich tat so, als ob mich das Ganze nichts anginge. In Tat und Wahrheit versuchte ich herauszufinden, ob die schöne Dame einen Revolver bei sich trug. Man kann ja nie wissen heutzutage. Ich habe gehört, dass Doris erschossen wurde. Doris Löffler? Ja, sie war eine Freundin von mir. Haben Sie ihr außer Ihrer Stimme auch noch anderes ausgeliehen? Sie gab mir einen Zettel mit einem Text drauf und sagte, dass ich Sie im Verlauf des heutigen Tages anrufen soll. Das verstehe ich nicht. Der Text klang ziemlich dramatisch und trotzdem hatte sie es nicht eilig. Ach ja, Doris war oft etwas überspannt. Ich habe es nicht für so wichtig gehalten. So kommen wir der Sache schon näher. Sie haben es also verschlampt. Und jetzt fühlen Sie sich an Ihrem Tod mitschuldig. Das beschäftigt mich schon sehr. Ich kann nicht tatenlos herumsitzen und warten, bis die Polizei etwas unternimmt. Da haben Sie auch wieder recht. Kannten Sie einen gewissen Wartburg? Ein Arbeitsloser, mehr weiß ich leider nicht. Wartburg? Philipp Wartburg? Philipp hieß er? Muss denn das sein? Was ist mit Philipp? Der ist auch tot. Huh? Die beiden kannten sich also. Ja. Sie waren befreundet. Interessant. Fällt Ihnen irgendetwas ein, das uns auf die Spur des Mörders bringen könnte? Philipp war ein ziemlicher Abenteurer. Er träumte davon, reich zu werden und möglichst nichts dafür zu tun. Da ist er nicht der Einzige. Einige schaffen das ja auch. Aber eine Grundvoraussetzung wäre zumindest wohlhabende Eltern oder der Job bei einer Bank und Computerkenntnisse. Philipp hatte nichts dergleichen. Aber seit die beiden von den Philippinen zurückkamen, taten sie sehr geheimnisvoll. Sie schotteten sich ab. Ich hatte das Gefühl, dass die beiden etwas austüftelten. Vielleicht erfahren wir etwas von Charlotte. Charlotte? Bei Charlotte hat Philipp Wartburg ab und zu übernachtet. Die beiden waren früher mal zusammen. Ich zog mir die Jacke an und machte mich mit Monika Dürr auf den Weg zu Charlotte. Sie wohnte in einem Altbauhaus mit hübschen Erkern und riesigen Balkonen. Früher hatte ich auch mal von so etwas geträumt, war danach aber immer wieder in meinem kleinen Büro aufgewacht. Philipp est mort. Philipp ist tot. Zum Glück gibt's noch andere davon. Das ist Philipp Maloney, ein Privatdetektiv. Ich weiß leider auch nicht mehr. Philipp war anfangs letzter Woche das letzte Mal bei mir. Hat er dir erzählt, woher er das Geld hatte, um sich in dem Hotel einzuquartieren? Nein, er hatte kein Geld mehr, als er aus Manila zurückkam. Darf ich mich mal ein wenig umsehen? Meinetwegen. Das Zimmer, in dem Philipp Wartburg manchmal übernachtete, war schön ordentlich aufgeräumt. Persönliche Dinge standen praktisch keine herum. Nur ein paar Hemden, Hosen und eine Jacke. In der Jacke fand ich Zigaretten, ein wenig Kleingeld und einen Zettel. Haben Sie etwas gefunden? Bloß einen Zettel. Das ist Philipps Anschrift. Angie Lovkis ist ein Anagramm. Ah, wie viele Gramm wiegt denn so eine Anna? Ein Anagramm ist eine Art Pseudonym. Man stellt die Buchstaben eines Namens so um, dass daraus ein neuer entsteht. Aus ihrem Namen könnte man zum Beispiel Elmani machen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und Sie glauben, wenn man diese Angie Lovekiss umdreht, kommt eine Mörderin dabei heraus? Könnte doch sein, oder? Ich nickte und kratzte mich am Kinn. Dann ging ich in ein Spielwarengeschäft und kaufte mir eins von diesen Buchstabenspielen. Ich ließ es mir als Geschenk einpacken und ging zurück in mein Büro. Die haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Sie hörten Ein seltsames Paar. Zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Heute ein seltsames Paar. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Eine junge Gehörlose und ein junger Arbeitsloser werden kurz nacheinander erschossen aufgefunden. Beide fühlten sich bedroht und wollten mit Maloney Kontakt aufnehmen. Bei seinen Ermittlungen stößt Maloney auf einen Zettel, auf dem der Arbeitslose Angie Lovekiss ist ein Anagramm geschrieben hatte. Maloney und seine Klientin, die mit den beiden Ermordeten befreundet war, versuchen das Rätsel gemeinsam zu lösen. Wir saßen in meinem Büro und legten Buchstaben aneinander. Es war eine ziemlich ermüdende Angelegenheit. Und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Leute gab, die so etwas spielten, um sich zu entspannen. Wie wär's mit... Hier. Olga, Efi, Kissen. Olga, Efi... Kissen. Kissen. Gibt es nicht. Langsam habe ich das ungute Gefühl, dass wir uns hier nur Kopfschmerzen und eingeschlafene Beine holen. Spielen Sie nicht gern? Ich bevorzuge Spiele, bei denen eine Matratze Teil der Spielregeln ist. Wir könnten ja auf dem Bett weitermachen. So habe ich das auch nicht gemeint. Mal davon abgesehen, gibt es hier kein Bett. Haben Frauen in ihrem Leben keinen Platz? Doch, aber nur Frauen, die ein eigenes Bett haben. Das ist lustig. Was ist denn daran so lustig? Hier, sehen Sie. Man kann aus dieser Angie Lovekiss auch Evelyn K. Sagiso machen. Sagten Sie Sagiso? Ja, diese Schauspielerin, die den jungen Howald heiraten wird. Den Millionenerben? Mhm, Es stand doch überall in den Klatschspalten. Der Millionenerbe und das Waisenkind. Tatsächlich, es funktioniert. Evelyn K. Sargeso. Sie glauben doch nicht, dass die etwas mit den Morden zu tun hat. Schauen Sie sich ab und zu ein Porno an? Ja, ab und zu, aber ich stehe mir auf softere Sachen. Wollen Sie mich etwa in einen Pornoschuppen abschleppen? Vielleicht. Es geht hier immerhin um Mord. Lösen Sie Ihre Fälle immer, wenn andere stöhnen? Wenn ich selber stöhne, kann ich in der Regel keinen Fall lösen. Mir ist da nur etwas aufgefallen. Angie Lovekiss klingt doch nach einem Pseudonym. Wer aber legt sich ein solches Pseudonym zu? Klingeling, eine Pornodarstellerin, klar. Glauben Sie, dass diese Sargeso früher in Pornos mitgespielt hat? Schon möglich. Vielleicht haben Wartburg und diese Löffler auf den Philippinen einen Porno entdeckt, in dem diese Sargeso unter dem Pseudonym Angie Lovekiss mitspielte. Hm. Und vielleicht wollten die beiden sie damit erpressen. Ja, aber wer greift da gleich zur Pistole? Heute gehört es doch schon fast zum guten Ton, dass Schauspielerinnen zumindest mal im Playboy waren. Oder in einem Softporno. Vielleicht gehört dieser junge Millionärssohn zu denjenigen, die mit solch guten Tönen nichts anfangen können. Und wenn diese Sargeso ihre Millionen entschwinden sah, hat sie vielleicht durchgedreht. Ich weiß nicht. Einer dieser Filme könnte doch jederzeit wieder auftauchen. Nach der Heirat wäre das nur noch halb so wild. Na, da haben Sie auch wieder recht. Und was machen wir jetzt? Wir besorgen uns ein Foto dieser Sargeso und ein Porno mit dieser Lovekiss. Besorgen Sie das Foto. Ich besorge Ihnen jemanden, der sich in Pornos auskennt. Und so trennten sich unsere Wege. 2 Stunden später saßen wir in Monika Dürrs Wohnung. Es klingelte und eine ältere Frau erschien. Das ist Philip Maloney. Freut mich. Ich bin Katrin. Sie interessieren sich für eine Porno. Ja, und Sie sind die Spezialistin? Ja, ich kenne so ziemlich alles, was auf dem Markt ist. Ich kann auch alles besorgen. Arbeiten Sie beim Jugendschutz? Nein, private Interessen. Allerhand. Bist du fündig geworden? War gar nicht so einfach. Ist ein ziemlich billiger Streifen aus Asien. Von den Philippinen? Schon möglich. Wollt ihr ihn euch ansehen? Ich glaube schon. Sie schaute mich an und ich nickte. Dann setzten wir uns vor den Videorekorder. Der Film ging ziemlich zur Sache. Die Bildqualität war lausig und die Darsteller mühten sich ab, als seien sie mutierte Hasen. Und alle stöhnten wie ein vollgepferchtes Militärlazarett. Billigware. So etwas kauft hier kaum jemand. Haben Sie schon eine Frau entdeckt, die dieser Sargeso ähnlich sieht? Nein, nein. Ist die Sargeso eigentlich Philippinin? Ihre Mutter war Philippinin, ihr Vater irgendetwas anderes. Das ist sie. Ich werd verrückt, das ist sie tatsächlich. Aber... Wir schauten uns die Szene noch einige Male an. Dann nahm ich die Kassette zu mir, verständigte die Polizei und ging zu Frau Sargeso. Sie wohnte in einem Apartment in der Innenstadt. Der Millionärssohn war nicht anwesend, dafür die Polizei. Was soll das, Maloney? Es ist schon beinahe Mitternacht. Das möchte ich auch gerne wissen. Haben Sie Handschellen dabei? Soll ich etwa diese Frau verhaften? Sie lesen wohl keine Klatschspalten, Maloney. Diese Frau... Möchte gern einen Millionärssohn heiraten, ich weiß. Ich bitte Sie jetzt, meine Wohnung zu verlassen. Ich bin müde. Ausruhen können Sie sich im Gefängnis. Ich verstehe nicht. Was wollen Sie von mir? Hier. Maloney, was soll denn das? Das ist doch ein Porno. Allerdings. Gestehen Sie, Frau Sargeso, das macht alles einfacher. Gut, ich komme mit. Kann mir jetzt mal jemand sagen, was los ist? In diesem Porno spielt eine gewisse Angie Lovekiss mit. An ihrem Gesicht werden Sie sie unschwer als Frau Sargeso wiedererkennen. Auch der Oberkörper stimmt mit dem überein, was wir jetzt vor uns haben. Der Rest erinnert allerdings nicht unbedingt an Frau Sargeso. Gesicht? Porno? Oberkörper? Rest? Ich verstehe immer noch nicht. Frau Sargeso war früher mal ein Mann. Jemand hat das herausgefunden und wollte sie damit erpressen. Und sie hat die Erpresser erschossen. Stimmt das, Frau Sargeso? Ja. Danach sagte sie kein Wort mehr. Die Sache erregte einiges Aufsehen. Frau Sagiso landete im Knast, aber es kam noch schlimmer. Der Millionärssohn sagte ihr später, dass er sie trotz allem geheiratet hätte. Frau Sagiso verstand die Welt nicht mehr. Und der Millionärssohn wurde später häufig in Begleitung gut aussehender Männer gesehen. Mich konnte man einige Male auf Monika Dürrs Matratze beim Spielen beobachten. Dabei gerieten nicht nur einige Buchstaben in Unordnung. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein seltsames Paar, dritter und letzter Teil.